Der Nachmittag verging, es waren nur noch 2 Stunden bis zum Abend, da ließ sich eine Gestalt erkennen, die von Osten her langsam der Stelle nahte, wo wir lagerten. Sie kam näher und erblickte nun auch uns. Abdulillah. Oma Ben Sadek, bist du es? Halef Oma. Hatschi. Halef Oma. Verzeih, die Freude, dich zu sehen, ist schuld an diesem Fehler. Du kamst nach Kries zu meinem Vater? Ja. Wo ist er? Wenn du auf dem Schott bist, muss er in der Nähe sein. Er ist in der Nähe. Wo? Oma Ben Sadek, dem Gläubigen geziemt es, stark zu sein, wenn ihn das Kismet trifft. Rede, Halef. Ist ein Unglück geschehen? Ja. Allah hat deinen Vater zu seinen Ahnen versammelt. Halef, wer ist dieser Mann? Es ist Kara Benemsi. Ich brachte ihn zu deinem Vater. Wir verfolgten 2 Mörder, die über den Schott gingen. Und mein Vater sollte euch führen? Ja, er führte uns. Die Mörder bestachen Afan Rakedim und legten uns hier einen Hinterhalt. Einer von ihnen, Hamd el-Amazad, schoss deinen Vater nieder. Er und unsere Pferde versanken im Salz. Uns aber hat Allah gerettet. Wo sind die Mörder? Der eine starb im Salz. Hamd el-Amazad aber ging mit Afan Rakedim nach Fet Nasser. Wo versank mein Vater? Dort. 30 Schritte von hier. Allah, du Gott der Allmacht und Gerechtigkeit, höre mich. Mohammed, du Prophet des Allerhöchsten, höre mich. Ich, Oma Ben Sadek, werde nicht eher meinen Bart beschneiden, nicht eher die Moschee besuchen, als bis die Jehenna den Mörder meines Vaters aufgenommen hat. Ich schwöre es. Kommt, gehen wir nach Fet Nasser. Ich war tief erschüttert von diesem Schwur, durfte aber nichts dagegen sagen. In Fet Nasser erfuhren wir, dass Hamd el-Amazad ein Pferd gekauft und den Weg nach Kbili erfragt hatte. Wir waren also dem Schurken ständig auf den Fersen. In Kbili residierte noch ein türkischer Vekil, ein Statthalter, der unter der Aufsicht des Bey von Tunis die Halbinsel Nifsaua verwaltete. Dafür standen ihm 10 Soldaten zur Verfügung. Als wir Kbili erreicht hatten, setzten wir uns zunächst in ein Kaffeehaus. Aber Omar hatte keine Ruhe. Er verließ uns und kehrte nach einer Stunde zurück mit der Nachricht, er habe Hamd el-Amazad gesehen. Der Schurke trage prächtige Kleider und sei Gast des Vekil. Meine Neugier war im höchsten Grad erregt. Ein steckbrieflich verfolgter Mörder war der Gast eines großherrlichen Statthalters? Seltsam. Ich ließ mich beim Vekil melden. Wir 3 wurden ohne weiteres eingelassen und von einem Neger um unser Begehr befragt. Er führte uns in einen kahlwändigen Raum, dessen einzige Ausstattung in einem alten Teppich bestand, der in einer Ecke ausgebreitet war. Darauf saß ein Mann mit verschwommenen Gesichtszügen, umgeben von seinen 10 Soldaten, die einen kläglichen Anblick boten. Sie trugen Gewehre, mit denen man alles eher tun konnte als schießen. Der Empfang beim Vekil war keinesfalls freundlich. Was wollt ihr? Wer bist du? Der Vekil. Wir wollen mit dem Gast reden, der heute oder gestern bei dir angekommen ist. Wer bist du? Hier ist mein Pass. Wer sind deine Begleiter? Das ist mein Diener. Er nennt sich Hatschi Halef Omar. Wer ist der andere? Es ist der Schottführer Omar Ben Sadek. Und wer bist du selber? Du hast es ja gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Steht in meinem Pass. Er ist mit den Zeichen der Ungläubigen geschrieben. Von wem hast du ihn? Vom französischen Statthalter in Algerien. Der französische Statthalter in Algerien gilt hier nichts. Dein Pass hat den Wert eines leeren Papiers. Also, wer bist du? Ich heiße Kara Ben Nemsi. Du bist ein Sohn der Nemsi? Die kenne ich nicht. Wo wohnen sie? Vom Westen der Türkei bis an die Länder der Franzisler und Inglisler. So sind sie wohl nicht Sunniten, sondern Schiiten. Sie sind Christen. Gott verbrenne dich. Demnach bist du also auch ein Christ? Ja. Ein Giauer. Und du wagst es, mit dem Vikil von Quelli zu reden. Ich werde dir 50 Hiebe auf die Fußsohlen geben lassen, wenn du nicht gleich dafür sorgst, dass du mir aus den Augen kommst. Habe ich etwas getan, was gegen die Gesetze ist? Oder was dich beleidigt? Ja, ein Giauer darf sich niemals unterstehen, mir unter die Augen zu treten. Doch jetzt weiter. Wie heißt hier dein Schottführer? Omar Ben Sadek. Gut, Omar Ben Sadek. Wie lange dienst du diesem Nemsi? Seit gestern. Das ist nicht lang. Ich will also gnädig sein und dir nur 20 Hiebe auf die Fußsohlen geben lassen. Und wie heißt dein Diener dort? Allah Akbar, Gott ist groß, dein Gedächtnis aber hat er leider so klein gemacht, dass du dir nicht einmal zwei Namen merken kannst. Mein Diener heißt, wie ich dir bereits gesagt habe, Hadschi Halef Omar. Du willst mich beschimpfen, Giauer. Ich werde nachher dein Urteil fällen. Halef Omar, du bist ein Hadschi. Warst also in Mekka und hast die heilige Kaaba gesehen. Und du dienst einem Ungläubigen. Das erfordert doppelte Streiche. Wie lange bist du bereits bei ihm? 5 Wochen. So wirst du 60 Hiebe auf die Fußsohlen erhalten und darauf 5 Tage hungern und dürsten müssen. Und nun zu dir. Wie war dein Name? Kara Ben Nemsi. Gut. Kara Ben Nemsi. Kara Ben Nemsi, du hast 3 große Verbrechen begangen. Welche, Sidi? Ich bin kein Sidi. Du hast mich euer Gnaden oder euer Hoheit zu nennen. Höre gut zu. Deine Verbrechen sind folgende. Du hast erstens 2 Rechtgläubige veranlasst, dir zu dienen, macht 15 Stockschläge. Du hast es zweitens gewagt, mich in meiner Mittagsruhe zu stören, macht wieder 15 Stockschläge. Und du hast drittens an meinem Gedächtnis gezweifelt, macht 20 Stockschläge zusammen, also 50 auf die Fußsohlen. Und da es mein Recht ist, für jeden Richterspruch, das Vergi, die Abgabe zu verlangen, so wird alles, was du bei dir trägst, von jetzt an mir gehören. Ich beschlagnahme es. O großer Herrscher, ich bewundere dich. Deine Gerechtigkeit ist erhaben. Ja, ja. Deine Weisheit ganz erhaben. Ja. Deine Gnade noch erhaben. Ja. Und deine Klugheit am allererhabensten. Ja. Ich bitte dich, edler B. von Kbili, lass uns deinen Gast sehen, bevor wir die Stockschläge erhalten. Was willst du von ihm? Ich vermute, dass er ein Bekannter von mir ist. Ich möchte mich an seinem Anblick weiden. Mein Gast ist kein Bekannter von dir. Er ist ein großer Krieger, ein treuer Untertan des Sultans, den Allah segnen möge. Und er ist ein strenger Anhänger des Koran. Er ist also nie der Bekannte eines Ungläubigen wie du. Aber damit er sieht, wie der Vekil von Kbili Verbrechen bestraft, werde ich ihn rufen lassen. Nicht du sollst dich an seinem Anblick weiden, sondern er soll sich an den Hieben ergötzen, die ihr erhaltet. Er wusste, dass ihr kommen würdet. Ah, woher wusste er es? Ihr seid vorhin an ihm vorübergegangen, aber ihr habt ihn nicht bemerkt. So. Er hat euch sofort bei mir angezeigt. Wäret ihr nicht von selber gekommen, so hätte ich euch holen lassen. Er hat uns angezeigt, weshalb? Das werdet ihr noch hören. Ihr sollt dann eine zweite, noch härtere Strafe erhalten.